Kundgabe 6020. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.08.1954. Segen des Wortes im Jenseits. Was euch an Wahrheit zugeführt wird durch die Liebe des himmlischen Vaters, das wird auch seinen Weg gehen nach seinem Plan von Ewigkeit. Anders vielleicht, als ihr es euch denket, weil die Zeit bald erfüllt ist. Doch was sein Mund einmal ausgesprochen hat, das ist ewig unvergänglich und findet überall in der Unendlichkeit Widerhall. Denn es ist nicht nur für die Erde bestimmt, sondern es wird im geistigen Reich genauso vernommen und in seiner Wirkung gespürt. Es entzündet helles Licht, das niemals mehr verlöschen kann. Die Auswirkung seines geheiligten Wortes im geistigen Reich ist um vieles stärker. Es ist gleichsam das Wort für die geistige Welt gesprochen, nur dass es auch auf der Erde vernommen werden kann, wenn der Wille und die Voraussetzungen dafür vorhanden sind. Geistige Wesen aber nehmen göttliche Gaben als Lichtstrahlung entgegen. Und wo einmal Licht einstrahlen kann, dort gibt es ewig keine Finsternis mehr. Also das Licht behält ewig seine Leuchtkraft. Das göttliche Wort, die Liebeausstrahlung Gottes, kann ewig nicht mehr in Vergessenheit geraten. Für die Erde und ihre Bewohner aber hat das Wort erst dann diese Leucht- und Kraftwirkung, wenn ein Verlangen danach vorhanden ist. Weshalb ein Gnadengeschenk von unsagbarem Wert völlig achtlos auch verworfen werden kann, weshalb auch das hellste Licht aus den Himmeln an Leuchtkraft verliert, wo es auf verschlossene Herzen trifft. Doch sein heller Schein im geistigen Reich mit Jubel und Jauchzen entdeckt wird und sich die dafür empfänglichen Seelen ihm öffnen. Was ihr Menschen empfanget durch die Zuleitung des göttlichen Wortes, das ist von so gewaltiger Bedeutung und von so unfassbarer Wirkung, auch wenn ihr selbst seinen Erfolg gering erachtet. Es wird ausgewertet und es kann nimmermehr vergehen. Und wenngleich sich die Menschen dagegen wehren, wenngleich sie ihre Herzen verschließen, so kann ein empfangswilliges Erdenkind doch wieder Sammelpunkt für unzählige Seelen sein, die, weil in ihrem Reifegrad noch unter jenem Erdenmenschen stehend, eine Lehrstätte benötigen, die sie freiwillig besuchen, weil sie diese in den Sphären gefunden haben, in denen sie sich noch aufhalten. Denn was den Erdenmenschen gilt, brauchen auch jene Seelen noch zum Ausreifen und wird von ihnen dankbar entgegengenommen. Und es ist dies wahrlich ohne Bedeutung für das Wort selbst, ob es angenommen oder abgelehnt wird von den Menschen. Es ist, als einmal ausgesprochen, unvergänglich, und es wirket fort und fort, auf Erden oder im geistigen Reich, denn es ist ein Licht, das nimmermehr verlöschen kann, und leuchten wird jedem, der sich in seinen Lichtkreis stellt. Es kommt von Gott, es ist seine Liebeausstrahlung, die niemals an Wirkung verliert und die jede Seele einmal berühren muss und wird, die eingehen will, zum ewigen Leben in Seligkeit. Amen.